Ich wurde berühmt auf jedem besseren Hof zwischen Nord und Süd. Vielen Dank, denn wo ich das zweite Mal war, da wünschte man sich mein Lied. Das gewisse Etwas einer klugen Frau kann man nicht erklären, kennt man nicht genau. Und zeigt sich schon im Blick. Oder aber das gewisse Etwas ist vielleicht nur Spiel. Und sogar die Männer haben das Gefühl, man sieht es am Gesicht. Die hat und die hat es nicht. Ich wurde mit meinem Lied engagiert, groß annoncieren und prolongieren. Drei Mann Orchester begleiteten mich, sehr künstlerisch, jeder für sich. Doch ich hab meinen Weg gemacht und ich dank jedem Mord. Das gewisse Etwas einer klugen Frau kann man nicht erklären, kennt man nicht genau. Es ist oft nur ein Trick und zeigt sich schon im Blick. Oder aber das gewisse Etwas ist vielleicht nur Spiel. Und sogar die Männer haben das Gefühl, man sieht es am Gesicht. Wer hat's und wer hat es nicht? Fehlt Theater, Kabarett, Kontinent und Übersee, rufen bei mir an. Sind Sie frei und wann? Denn ich bin der große Star, wie ihr hier noch niemals war, wie ihr alle seht. Ich bin ein Magnet, ich hab mit vollen Händen in das Glück gefasst. Und aus dem Tingeltangel wurde plötzlich ein Palast. Und in toller Eleganz zeige ich den neuesten Tanz, der die Welt beglückt. Ist er nicht verrückt? Oi! Doch was auf ihr am meisten zieht, ist nach wie vor das Lied. Das gewisse Etwas einer klugen Frau kann man nicht erklären, kennt man nicht genau. Es ist doch nur ein Trick und zeigt sich schon im Blick. Oder aber das gewisse Etwas ist vielleicht nur Spiel. Und sogar die Männer haben das Gefühl, man sieht es am Gesicht. Die hat oder die hat nicht. Und um ehrlich zu sein, man sieht allgemein, die Schönheit allein tut's nie. Denn ein bisschen Verstand ist immer charmant bei jeder.